Gleichung der Mohnblume. Ja, so viele Fluchtmöglichkeiten wie Einheiten in jeder hingeworfenen Zahl. Kein Anschluss bei dieser Nummer. Bitte bitte weiter. Bitte rufen Sie eure Kollegen mit dem Apparat. Bitte bitte weiter. Bitte rufen Sie eure Kollegen mit dem Apparat. Ein Gedicht aus Gleichungen, verstehen Sie, Senorita? Die magische Zahl, nach der so viele Dichter geschmachtet haben. Senorita? Guten Abend, Senorita. Verzeihen Sie meine Kühnheit. Duvalier. Armando Duvalier. Wir haben vor etwa 3 Monaten fast eine Stunde miteinander telefoniert. Erinnern Sie sich? Armando Duvalier. Der Löwenjäger. Dieser Name sagt Ihnen nichts. Aber Senorita, wie ist das möglich? Bitte strengen Sie doch Ihr Gedächtnis ein wenig an. Es war, wie gesagt, vor 3 Monaten um dieselbe Tageszeit. Und es hat ebenfalls geregnet. Ich musste das Konsulat der Republik Bolongo anrufen, weil es ein Problem mit meinem Pass gab. Aber ich wählte wohl eine falsche Nummer oder geriet in eine andere Leitung. Und Sie sagten, dass Sie nichts mit einer Republik Bolongo zu tun hätten und fragten, wo die überhaupt liegen sollte. Das erklärte ich Ihnen und wir verwickelten uns in ein Gespräch. Dabei sagte ich Ihnen, dass ich Großwildjäger sei und in Kürze wieder nach Afrika abreisen würde und dass Bolongo einer dieser jungen Staaten im Herzen Äquatorialafrikas ist. Und Sie sagten mir, dass Sie immer schon den Wunsch gehabt hätten, einmal nach Afrika zu reisen. Erinnern Sie sich nicht? Ich habe Ihnen dann von einigen afrikanischen Ländern erzählt, die ich ganz gut kenne, und dann sagten Sie, Sie hätten gerade ein Viertellos in der Lotterie gekauft und falls Sie den ersten Preis gewinnen, dann wollten Sie die Hälfte davon für eine Weltreise ausgeben, weil Sie Reisen wahnsinnig toll finden. Stimmt's? Übrigens, in der Küche ist Ihnen das Essen angebrannt, während wir sprachen. Ah, ja, jetzt erinnern Sie sich. Natürlich, sowas vergisst man nicht. Hören Sie? Von dort komme ich gerade. Ich hatte Ihnen ja versprochen, Sie nach meiner Rückkehr aus Bolongo wieder anzurufen. Und da bin ich also. Ich bin ein Mann, der seine Versprechen hält. Nun gut, Senorita, sagen Sie mir, wie geht es Ihnen? Haben Sie im Lotto gewonnen? Spreche ich mit einer Millionärin, die gerade ihre Koffer packt, um die Welt zu umrunden? Nein, nicht gewonnen. Na, dann vielleicht beim nächsten Mal. Hauptsache, wir sind gesund, Senorita. Ich meine natürlich nicht nur die körperliche Gesundheit, auch die andere, die seelische, die ist genauso wichtig. Oh, ich kann Ihnen versichern, dass Schwermut und Traurigkeit schlimme Krankheiten sind. Ich kenne mich da aus. Nicht, dass Sie denken, dass ich einer bin, der Trübsal bläst. Ganz im Gegenteil, ich bin ein Tatmensch. Ich kann mir den Luxus nicht leisten, mein Leben mit Seufzern zu verbringen. Aber ich muss gestehen, dass ich mich jedes Mal, wenn ich von einer meiner afrikanischen Reisen zurückkomme in dieser großen Stadt, verdammt einsam fühle. Es gab eine Zeit, wo sie für mich voller Freunde war. Lauter liebenswerte und lebenslustige Menschen, mit denen ich mich zutiefst verbunden fühlte. Aber alle diese Freunde sind verschwunden. Nicht, dass sie alle gestorben wären. Einige haben auch geheiratet. Aber Sie wissen doch, was dem Manne geschieht, wenn er heiratet. Er sieht dann die Dinge mit anderen Augen. Und ein unverheirateter Freund interessiert ihn nicht mehr. Wie bitte? Sie meinen, ich beneidete die Leute, weil sie verheiratet sind? Weit gefehlt. Nein, offen gesagt, ich glaube nicht, dass Verheiratetsein so beneidenswert ist. Aber wie dem auch sei, die Wahrheit ist, dass diese Stadt sich von Freunden entvölkert hat. Wenn ich zurückkomme, nachdem ich 3 Monate im Urwald war, dann fühle ich mich schon einsam, bevor ich noch die Koffer ausgepackt habe. 2 Stunden genügen mir und ich weiß, dass mein Platz im Dschungel ist. Augenblick. Sind Sie noch dran? Naja, dass ich Junggeselle bin, werden Sie bereits bemerkt haben. Aber ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ich habe Sie heute Morgen schon 3-mal angerufen und es war keiner da. Vielleicht leben auch Sie allein. Auch ohne Familie. Richtig? Dann trösten Sie sich. Ich beklage mich ja auch nicht. Der Adler fliegt immer allein. Nur die Krähen fliegen in Schwärmen. Wir sind offenbar als Adler geboren. Das ist Schicksal. Überhaupt kommt jeder Mann, ich meine natürlich auch jede Frau, mit einem bestimmten Etikett auf die Welt. Ich glaube fest an das Schicksal. Bei Matthäus steht, dass jedes Haar auf unseren Köpfen gezählt ist. Die einen werden eben geboren, um zu ernten, die anderen, um die Körbe zu tragen. Ich gehöre jedenfalls zu denen, die ernten. Deshalb werde ich morgen nach Äthiopien zurückfliegen. Ja, ganz recht. Ich bin nur gekommen, um ein paar Dinge zu erledigen. Dann hält mich nichts mehr in dieser Stadt. Morgen um diese Zeit werde ich praktisch gerade in Addis Abeba landen. Wo das liegt? Sehr weit weg. Aber Sie können sicher sein, wo immer es liegt. Morgen wird es dort einen Mann geben, der an Sie denkt und sich nach Ihrer Stimme sehnt. Oh, glauben Sie mir, Sie haben eine wundervolle Stimme. Es ist keine billige Schmeichelei, Senorita. Ich bin kein Freund von Schmeicheleien. Ich bin im Grunde ein schüchterner Typ. Eher verschlossen. Den Blick auf die trostlosen Landschaften seiner Seele gerichtet. Sie finden, dass ich wie ein Dichter spreche und nicht wie ein Jäger? Das kann schon sein. Vielleicht bin ich ein Dichter. Auf Löwenjagd. Aber ich bin wirklich Löwenjäger, müssen Sie wissen. Und zwar schon seit vielen Jahren. Warum, werden Sie fragen, so ein gefährlicher Beruf? Ich könnte antworten aus unglücklicher Liebe, aber so einfach ist das nicht. Vielleicht war es Überdruss oder der Reiz des Gefährlichen, Abenteuerlust. Schwer zu sagen. Sie müssen nämlich auch wissen, dass ich einer sehr reichen Familie entstamme und mit 20 plötzlich vor einer Katastrophe stand. Vollweise und völlig mittellos. Ich glaube, schon damals fasste ich den Entschluss, Berufsjäger zu werden. Das Jagdfieber hatte mich jedenfalls schon als 11-Jährigen gepackt, wenn ich im elterlichen Schlosspark mit einer alten Doppelflinte auf Amseln schoss. Naja, Schlosspark ist vielleicht übertrieben. Es war wohl mehr ein befestigter Landsitz, eins jener uralten Herrenhäuser mit Mauern und Zinnen. Trotz alledem, Senorita, ist das die ganz alltägliche Geschichte eines normalen jungen Mannes. Nicht besser und nicht schlechter als all die jungen Männer, die Ihnen wahrscheinlich täglich Blumensträuße schicken. Was sagen Sie? Niemand schickt Ihnen Blumen? So weit geht die Unhöflichkeit in dieser Stadt? Das kann nicht wahr sein. Also ich werde das wieder gut machen, Senorita. Geben Sie mir Ihre Adresse und Sie werden schon morgen ein 1000 Rosen erhalten. Das ist das Mindeste, um mich für die Liebenswürdigkeit zu revanchieren, mit der Sie sich meine Probleme anhören. Die Probleme eines Mannes, der in wenigen Tagen wieder im tiefsten Urwald sein wird. Auf den Spuren eines Löwen, dem Angriff von Büffeln ausgeliefert. Oder bereits auf Nimmerwiedersehen im Rachen irgendeines Raubtiers verschwunden. Oh, Signorita, es kommt ja der Tag, da selbst Männer wie ich sich zu erschöpft fühlen, um weiterzukämpfen. Der Augenblick des Nachdenkens und endloser Gewissensprüfungen. Wer bin ich? Bin ich nicht ein glückloser Jäger, der sich vergeblich in Urwäldern abrackert, wo es mehr Jäger als Löwen gibt? Lohnt es sich noch, dass ich meine Zeit vergeude und mit dem Finger am Abzug auf den goldenen Löwen warte, der niemals kommen wird? Es ist möglich, Senorita, dass Sie noch nie von diesem goldenen Löwen gehört haben. Dieses prächtige Raubtier, das den Glanz einer Sonne ausstrahlt, durchstreift ruhelos den Urwald und löscht mit seinem Schweif die eigene Spur. Er schläft mit offenen Augen. Das Weibchen bringt ein totes Junges zur Welt, pflegt und hütet es 3 Tage lang. Dann kommt der Vater, bläst ihm seinen Atem ins Gesicht und haucht ihm Leben ein. Jetzt begreifen Sie, nicht wahr, dass der goldene Löwe der einzige ist, der für einen Jäger von Format etwas zählt. Langweile ich Sie etwa? Soll ich den Hörer auflegen? Nein? Dann schwören Sie mir, dass ich Sie nicht langweile. Wunderbar. Ich muss Ihnen gestehen, meine Freundin, bitte gestatten Sie mir, Sie so zu nennen, dass mir in eben diesem Augenblick ist, als legte ich meinen Kopf in Ihren Schoß und Sie strichen mir sanft mit der Hand über die Stirn. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich sage, aber mir genügt zu wissen, dass Sie mir zuhören, in diesem Augenblick an irgendeinem geheimnisvollen Ort in dieser Stadt, in der kein Mensch mehr den anderen kennt. Eine reizende, kleine Person am anderen Ende der Leitung, die aufmerksam allem lauscht, was ein völlig Unbekannter ihr erzählt, der allerdings sein Herz auf der Zunge trägt. Ja, natürlich, Sie sind es, diese reizende kleine Person. Wer denn sonst? Als Sie vorhin sagten, wie gern Sie Rebhühner in Essig mögen, habe ich mir vorgestellt, Sie wären klein, hätten eine quittengelbe, leicht behaarte Haut, tiefe Ringe unter den Augen und litten unter langen und schmerzhaften Menstruationen. Ich dachte mir, sie sitzt vermutlich in einem einfachen Strohsessel an einem Fenster, das in den Hinterhof geht. Aber jetzt schließe ich die Augen und kann mir vorstellen, dass sie in weichen Samtkissen ruhen und ihr Blick wie der einer Königin über die prachtvollen Geißblattranken ihres Gartens schweift. Verzeihen Sie, Signorita, nicht böse werden, falls Sie finden, dass ich den Bogen langsam überspanne, aber in diesem Augenblick denke ich mir, es könnte sein, dass Sie überhaupt nicht menstruieren, dass Sie über jeden physiologischen Zwang erhaben sind, die ideale Gefährtin für einen Faun. Ich gebe zu, dass ich Sie möglicherweise zu stark idealisiere. Das Risiko muss ich auf mich nehmen. Aber schließlich gehört eine Frau Ihrer Rasse dem ersten Mann, der Sie zu idealisieren versteht. Sie müssen ja zwangsläufig eine wunderschöne Frau sein. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass Sie eine beunruhigende Atmung haben? Auf unverkennbar beunruhigende Weise höre ich Sie atmen, Senorita, während ich mit Ihnen spreche. Wundern Sie sich also nicht, wenn ich Ihnen sage, dass mir die Erinnerung an Ihre Atemzüge in heißen, tropischen Nächten eine süße Begleiterin sein wird. Ach, meine liebe Freundin, wenn Sie wüssten, was das für Nächte sind, was für ein Firmament und welche tiefe Stille, die nur dann und wann vom Gebrüll irgendeines schlecht gelaunten Tigers zerrissen wird. Jawohl, Sie haben richtig gehört, ich sagte Tiger. Auch in Afrika gibt es Tiger, es wäre ja noch schöner. In den Wäldern von Kamerun sind sie sogar sehr zahlreich. Genau dieselben wie in Indien. Das ist ja die große Knechtschaft der Männer, Senorita. Dass wir uns immer in den Augen einer idealen Gefährtin spiegeln müssen. Jene wunderbare, menstruationslose Frau, aber von der ich vorhin sprach, ist gar nicht, wie Sie sich vielleicht denken können, die Frau, die ich brauche. Was ich in Wirklichkeit suche, ist die zukünftige Mutter meiner Kinder. Sie sehen, ich bin nicht frivol, sondern einfach das Opfer dieses unbändigen Vermehrungstriebes, der die Männer dauernd auf den Pfad der Liebe treibt. Könnten wir uns ohne Frauen vermehren? Könnten die Kinder doch unserer Intelligenz entspringen, wie Minerva, der Stirn des Jupiter? Nun, ich glaube, ich dramatisiere. Wechseln wir also das Thema. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen von den Tieren des Urwalds erzählen, mit denen ich meinen Lebensraum teile. Das sind jetzt die einzigen mir verbliebenen Freunde. Sich so manches erzählen. Wissen Sie, dass viele diesen Spitzbuben für den wahren König des Urwalds halten? Der ist glatt fähig, einen Mann mit einem Handrückenschlag zu köpfen. Allerdings nur, wenn man ihn ärgert. Im Allgemeinen sind es friedliche Tiere. Ich kenne sie ganz gut und es kann schon sein, dass es mir eines Tages einfällt, mich einer ihrer Horden anzuschließen. Ich wäre nicht der Erste. Es hat Jäger gegeben, die unter Gorillas gelebt haben. Man muss nur ihre Spielregeln respektieren. Ja, was denken Sie denn, Senorita? Diese behaarten Geschöpfe haben auch ihre Umgangsformen. Sie können es zum Beispiel nicht ertragen, dass man ihnen in die Augen sieht, trotz ihres bösartigen Blicks, der einem die Haare zu Berge stehen lässt. Es wäre ein unverzeihlicher Mangel an Respekt. Aber ich bin sicher, Senorita, Sie können es auch nicht ertragen, wenn Männer Ihnen direkt in die Augen sehen. Ich mag es auch nicht. Egal, ob es Männer oder Frauen sind. Aber ich bin kein Gorilla. Ich kann die Leute nicht köpfen. Im Gegenteil. Ich senke den Blick auf den Boden und werde rot. Enttäuscht Sie das? Mögen Sie Männer nicht, die erröten? Leicht. Das ist wahr. Aber letztendlich ist der Mann, der errötet, noch kein wildes Tier. Und so denke ich immer, wenn ich spüre, wie mir die Röte ins Gesicht steigt, dass ich noch nicht ganz verloren bin. Aber schon wieder schweife ich ab. Wir sprachen doch von den Gorillas. Wollen Sie wissen, wovon die sich ernähren? Von rohem Fleisch, sagen Sie. Weit gefehlt. Trotz ihres martialischen Aussehens sind sie Vegetarier. Sie müssen nicht kämpfen. Sie brauchen nur die Hand auszustrecken, um sich die leckersten Blätter und Früchte zu pflücken. Darum sind sie auch so apathisch. Auch ihr Sexualverhalten ist flüchtig und oberflächlich. Sie übertreiben es nicht gerade. Was sagen Sie da, Senorita? Sie sind ja eine Puritanerin. Aber Sie haben ganz recht. Vielleicht sollten wir Männer uns ein Beispiel an den Gorillas nehmen und uns in Liebesdingen ruhig etwas phlegmatischer zeigen. Die Löwen sind übrigens genauso stürmisch wie wir. Ich erinnere mich, dass ich einen einmal direkt bei der Paarung erwischt habe. Er war so eifrig bei der Sache, dass er mich überhaupt nicht bemerkte. Ich erlegte ihn mit einem einzigen Schuss aus kürzester Entfernung. Und die Löwin, was machte die wohl? Noch ehe ich ein zweites Mal abdrücken konnte, war sie weg. Löwinnen sind wie alle weiblichen Wesen. Sie verlieren höchst selten den Kopf. Nur das männliche Wesen ist bereit, für einen Augenblick erfüllter Liebe sein Leben zu lassen. Was bedeutet uns Tod, wenn der Samen in die Vagina geflossen ist und uns unsterblich macht? Empören Sie sich nicht schon wieder, Senorita. Das ist reine Biologie. Verdrehen Sie mir nicht die Worte. Außerdem Ihrer Stimme nach zu urteilen, müssen Sie noch sehr jung sein. Da hat der Tod sowieso noch keine große Bedeutung. Er ist wie ein alter Löwe mit schwarzer Mähne, der immer nur die Eingeborenen des Nachbarstammes verschlingt. Sie lachen, Senorita. Ach, Sie müssen meine Vorliebe für Metaphern entschuldigen. Vielleicht bin ich ja, wie ich schon sagte, ein Dichter. Eher dem Wort zugetan als dem Pulverdampf. Manchmal habe ich das Gefühl, mich durch einen Wald zu bewegen, in dem die schönsten und gelungensten Wortgebilde gleich Lianen von den Bäumen hängen. Warum dann nicht die Flinte weglegen, werden Sie sagen, sich in den Urwald setzen und liebevoll mit allen Tieren verständigen? Ach, liebe Freundin, ich fürchte, der Tag der allgemeinen Verbrüderung ist noch nicht gekommen. Das Raubzeug ist da und wir, die Menschen, sind hier, auf der anderen Seite des Grabens. Wir können den Finger nicht vom Abzug nehmen. Dennoch glauben Sie mir, wir Jäger lieben unsere Opfer. Ich erinnere mich noch heute nach so vielen Jahren mit Rührung an meinen ersten Löwen. Soll ich Ihnen erzählen, wie ich ihn erlegt habe? Ich war erst 2 Wochen in Afrika und mit meiner Stute allein unterwegs zu dem Dorfe irgendeines Scheichs. Vor Sonnenuntergang hielt ich an einem Fluss, um zu baden, ließ die Stute frei weiden und machte mich auf den Weg. Da hörte ich hinter mir ein Geräusch, als wälzte sich etwas am Boden, drehte mich um und was ich sah, ließ mir das Blut in den Adern gerinnen. Ein riesiger Löwe auf seinen 4 Buchstaben saß neben dem blutigen Kadaver meines wunderschönen, geliebten Pferdes, das nicht einmal mehr die Zeit gehabt hatte zu wiehern. Verzweiflung ergriff mich. Ich weiß nicht mehr, was ich tat. Das Blut vernebelte meinen Blick. Ich glaubte ein paar Steine auf, um sie dem Löwen an den Kopf zu werfen. Doch das Ungeheuer maß dem nicht die geringste Bedeutung zu. Es sah mir in die Augen, als blickte es in eine ferne Landschaft. Dann gähnte es, streckte sich der Länge nach aus, um mir zu zeigen, was es von meiner Wut hielt. Aber ich wollte Rache. Also lief ich zu Fuß in das Dorf, das nicht mehr weit war, und ging noch in derselben Nacht mit meiner besten Flinte in den Wald zurück. Ich wartete an derselben Stelle, wo das Raubtier aufgetaucht war. Nach einer halben Stunde hörte ich seine Schritte. Der Löwe kam auf etwa 20 Meter heran. Dann blieb er stehen und brüllte. Ich hatte keine Angst. Das Mondlicht war günstig. Ich feuerte ihm die erste Kugel in die Stirn, genau in die Mitte. Aber ich hatte ihn nicht zur Strecke gebracht. Die Kugel war nicht durch die Stirnwand gedrungen. Der Löwe stürzte sich auf mich, riss mich zu Boden. Da zog ich den Dolch aus der Scheide und stieß ihm die Klinge tief in die Flanke, immer wieder, bis er aufhörte, sich zu bewegen. Hören Sie mir noch zu? Hören Sie mir noch zu? Haben Sie den Hörer noch nicht aufgelegt? Sie haben eine Gänsehaut bekommen, was? Nun, ich habe mich rein instinktmäßig verteidigt. Der Mann entdeckt sich selbst ja erst, wenn er sich in einer wirklich verzweifelten Situation befindet. Mit den Jahren allerdings nehme ich an, dass ich in jener Nacht wie in einer Art Liebeserregung gehandelt habe. Ja, Sie haben richtig gehört, Senorita. Gott, verzeih mir meine Fantasie. Es waren echte vaginale Penetrationen, die ich mit meinem Dolch vollführte und die mich die Ekstase der Grausamkeit erfahren ließen, die vielleicht die raffinierteste Form der Liebe ist. Aber vergessen wir diese Angelegenheit. Tatsache ist, dass ich die ganze Nacht auf dem Löwen ausgestreckt lag, die Arme um seinen prachtvollen Körper geschlungen und mich nach den unwiederbringlichen, erloschenen Schlägen seines wilden Herzens zurücksehnte. Am Morgen hielt ich unter dem Jubel der Eingeborenen meinen Einzug in das Dorf. Wir feierten in der darauffolgenden Nacht ein Freudenfest, das zugleich ein Ritual war, die Weihe meiner Männlichkeit. Der einzige Schatten auf meinem Glück war der Gedanke an meine arme Stute, die zur selben Zeit den Hyänen zum Fraß diente. Sie sagen es, Senorita, Hyänen leben von Aas. Es gefällt mir, dass Sie ein paar Dinge über das Leben der wilden Tiere wissen. Schon vorhin überraschte mich, dass Ihnen bekannt war, dass der Tiger aus Asien stammt. Die Hyäne ist übrigens ein merkwürdiges Tier. Haben Sie einmal im Zoo gesehen, wie sie unablässig von einem Ende des Käfigs zum anderen wandert, als litte sie unter Gewissensqualen? Und wenn sie rennt, sieht es aus, als würde sie hüpfen, weil ihre Vorderbeine länger sind als die Hinterbeine. Ich denke da an die gefleckte Hyäne, die in der Savanne am häufigsten vorkommt. Ekelhafte Tiere mit einem Geheul, das einem die Haare zu Berge stehen. Wissen Sie, was die Eingeborenen von ihnen glauben? Dass sie imstande sind, eine menschliche Stimme so perfekt nachzuahmen, dass sie damit die Männer anlocken, um sie dann zu verschlingen. Ja, Sie haben ganz recht, Senorita. Genau wie so manche Frauen. Wären auch Sie imstande, mich zu verschlingen? Könnten Sie mir die Eckzähne in den Hals schlagen und mir das Blut aussaugen? Tun Sie es doch. Jetzt sofort, treten Sie aus dem Telefonhörer heraus, materialisieren Sie sich hier in diesem Zimmer, umfassen Sie mich mit einem glühenden Blick und durchbohren Sie mich mit Ihren Zähnen. Ich gedenke nicht, einen Finger zu rühren zu meiner Verteidigung. Übrigens, dass Vampire und Vampirinnen natürlich nicht minder, das Gift, womit sie ihre Opfer in ewigen Schlaf versetzen, wie die Vipern ihren hohlen Eckzähnen sammeln, das wissen sie bestimmt. Aber nein, nein, nein, Vampire und Hyänen haben nichts miteinander zu tun. Im Gegenteil, das sind quasi die entgegengesetzten Enden der Geschmacksskala. Während die einen verrückt sind nach frischem Blut, mögen die anderen eben nur Aas. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen noch mehr von den Hyänen berichten. Ich fürchte bloß, das könnte Ihre Sensibilität verletzen. Sie müssten mir vorher versprechen, dass Sie nicht wieder beleidigt sind. Geben Sie mir Ihr Wort? Also gut. Stellen Sie sich vor, manche Eingeborenenstämme glauben, dass die Hyänen Hermaphroditen sind. Und im Laufe ihres Lebens abwechselnd die Rolle des Männchens oder des Weibchens spielen. Reine Fantasie, na klar. Aber wie kommen die Eingeborenen darauf, werden Sie fragen. Sehr einfach, Senorita. Es ist die enorme Größe der Klitoris bei der weiblichen Hyäne. Sie ist auffällig stark entwickelt und sieht aus wie ein kleiner Penis, der immer bereit ist, sich dem nächsten Liebesabenteuer zu stellen. Jetzt sind Sie verstummt, Senorita. Sie haben mir doch versprochen, nicht beleidigt zu sein. Sie müssen das wissenschaftlich, nicht erotisch interpretieren. Gewiss, ich hätte bei meinen Ausführungen über die Hyäne das Thema der Klitoris gänzlich ausklammern und zum Beispiel die Eigenschaften ihrer Kiefer thematisieren können, die bei ihnen ebenfalls stark entwickelt sind und mit denen sie sogar die Knochen eines Nilpferds zerbrachen. Wie bitte? Was ist denn? Lachen Sie doch nicht so, man versteht ja nichts. Eine Nachbarin haben Sie, die wie ein Nilpferd aussieht? Vielleicht gar ein Nilpferd, das wie eine Nachbarin aussieht. Wenn das der Fall ist, nehmen Sie sich in Acht. Immerhin hat man früher geglaubt, dass Nilpferde Feuer spucken. Aber das halte ich für arme Märchen. Vor allem bei Geschöpfen, die so sehr das Wasser lieben. Nun, ich könnte den ganzen Nachmittag bis in den Abend damit verbringen, Ihnen die erstaunlichsten Geschichten über die Tiere des Urwalds zu erzählen, wie man sie aus dem Mund der Eingeborenen erfährt. Da hätten wir zum Beispiel den Elefanten. Wussten Sie, Senorita, dass diese Kolosse beim Coitus angeblich nicht die geringste Lust empfinden und dass man sie deshalb als Symbol der Keuschheit betrachtet? Oder die Gorillas, von denen behauptet wird, dass sie den Männern die Frauen rauben und in den Wipfeln mit ihnen zusammenleben? Alles Legenden, zweifellos, aber es gibt keine Legende, die nicht in ihrem Kern irgendeine Art Wahrheit enthielte. Völker, denen es an Legenden fehlt. Und das hat jemand gesagt, der viel bedeutender ist als ich. Sind zum Kältetod verurteilt. Aber ihr Großstadtbewohner habt längst gelernt, darauf zu verzichten. Oder habt euch neue Mythen erfunden, die meistens nach Erdöl riechen. Umgeben von tödlichen Rauchwolken verbringt ihr eure Tage. Und wenn es Abend wird, müsst ihr hinnehmen, dass eine Nachbarin mit dem Aussehen eines Nilpferds Stühle über den Fußboden rückt und euch am Einschlafen hindert. Dann hockt ihr euch vor den Fernseher und versucht, ein wenig Vergessen zu finden zwischen Bergattrappen und Wälderkulissen, die nicht die geringste Ähnlichkeit mit der Wirklichkeit haben. Nur hin und wieder klingelt das Telefon oder es kommt irgendein Brief. Und dann tröstet ihr euch mit dem Gedanken, dass ihr trotz alledem noch nicht ganz allein seid. Zum Beispiel, Senorita. Wie viele Anrufe erhalten Sie pro Tag? Und wie viele Liebesbriefe von Ihren Anbetern? 2? 3? 5? Keinen einzigen. Fangen Sie doch nicht gleich zu weinen an. Wenn Sie mir Ihre Adresse verraten, ich gebe Ihnen mein Wort, ich werde Ihnen täglich 2-mal schreiben. Einmal bei Sonnenaufgang und einmal, wenn der erste Stern aufgeht. 100, 1000, 2000 Mal den Brief, von dem Sie seit so vielen Jahren träumen. Wenn Sie wollen, können Sie mir antworten. Erzählen Sie mir all Ihre Probleme. Und wenn Sie keine haben, beschreiben Sie mir stattdessen die friedliche Welt, in der Sie leben. Zum Beispiel, welche Farbe die Teppiche in Ihrem Schlafzimmer haben oder die Tapeten an den Wänden. Ich meinerseits, was könnte ich Ihnen schreiben, liebe Freundin? Von dem Kreis leuchtender Augen, der sich in den Nächten um mein Zelt schließt. Von den Spuren des Rhinoceros auf dem Fußpfad zum See mit dem smaragdgrünen Wasser. Oder vielleicht lieber von meinen langen, einsamen Selbstbefriedigungen, während die Affen verblüfft von den Palmwipfeln herab zuschauen. Einzelheiten gehen. es Ihnen lieber ist, kann ich Ihnen referieren, was in meinen Büchern steht, mitsamt meiner persönlichen Interpretation. Tja, ich bin nämlich das, was man einen Bücherwurm nennt. Hier in meiner Stadtwohnung habe ich mehr als 5000 Bände. Ich spreche mit Ihnen von einem Zimmer aus, das vollgestopft ist mit Büchern. Sie bedecken alle vier Wände, vom Boden bis unter die Decke. Und ich versichere Ihnen, dass ich sie alle gelesen habe. Wissen Sie, was das heißt? Ganz einfach, dass ich diese vier Wände nie hätte verlassen müssen, um zu wissen, was ich weiß. Bücher sind wie Fenster, die sich im Innern des Hauses auf die unterschiedlichsten Landschaften öffnen. Drum sollte es niemanden wundern, dass ein einsamer, dicker Mann mit Krampfadern, der den ganzen Tag in seinem Zimmer eingeschlossen ist, genauso viel wissen kann wie der verwegenste Weltenbummler. Wem würden Sie den Vorzug geben, wenn Sie zu wählen hätten? Einem Mann, der viel weiß, ohne je sein Zuhause verlassen zu haben, oder einem, der viel gereist ist und nichts begriffen hat? Sie würden sich für den Ersten entscheiden, nicht wahr, Senorita? Und Sie tun gut daran. Ich kenne diese einsamen Männer, diese Söhne der Reflexion und des Schweigens. Obwohl es nur zu wahr ist, dass sie nicht gerade häufig sind. Man findet sie zufällig irgendwo eingesperrt in einem finsteren Hinterhofzimmer, in das nie ein Sonnenstrahl gedrungen ist. Trotzdem lassen sie aber den Mut nicht sinken. Sie möchten aus ihrem Rollstuhl aufstehen, aber die Knie versagen ihnen den Dienst. Da bleibt ihnen nichts anderes übrig, als mit geschlossenen Augen neue Wege zur Freiheit zu finden. Und so richten sie sich Kraft ihrer Fantasie in einer wunderbaren Welt ein, in der allerdings nichts mehr wirklich ist. Mit anderen Worten, in einer Welt, in der die Beziehung zwischen den Dingen und ihren Möglichkeiten durch eine lange Reihe magischer Werte bestimmt wird und nicht durch ein paar deterministische Prozesse. Können Sie mir noch folgen, Senorita? Nein. Sie tappen im Dunkeln. Also gut, ich will es anders sagen. Diese armen Schlucker, denn es sind arme Schlucker trotz allem, erfinden sich eine Welt nach ihrem Maß, das heißt nach ihren Wünschen. Aber ja? Aber nein, sie liegen nicht falsch. Es ist herrlich, sich eine bessere Welt zu erträumen. Aber ich habe damit nichts zu tun. Ich wiederhole es noch einmal, weil ich möchte, dass dieser Punkt restlos klar ist. Man sagt, träumen heißt sich selbst belügen. Aber das Leben in der Wirklichkeit verlangt auch Zugeständnisse und Verstellung. Eine gute Lüge ist viel wert und kostet wenig, sagt das Sprichwort. Meine Meinung ist, dass die Lügen, an die wir glauben, ich meine, an die wir uns klammern, wertvoller sind als der Glaube an irgendwelche Wahrheiten, die uns am Ende nicht weiterhelfen. Das heißt, ich bin ganz durcheinander, also lassen wir das. Ich wollte nur sagen, dass ich diese Träumer bewundere, aber nicht zu ihnen gehöre. Ich habe keine Schwierigkeiten, aus meinem Rollstuhl aufzustehen. Meine Welt hat nichts Imaginäres und die Gefahren, die auf mich lauern, sind sehr real. Andere mögen von Sandstürmen träumen. Ich laufe wirklich Gefahr, in der Wüste begraben zu werden. Allerdings scheint das in meiner Umgebung niemanden besonders zu kümmern. Sehen Sie? Auch Sie hüllen sich in Schweigen und versuchen nicht, mir beizustehen. Mich etwa gar zu trösten. Es ist den Leuten völlig egal, was mir zustoßen mag. Jawohl. Genauso wie Ihnen. Was sollte es Ihnen auch ausmachen, wo Sie mich nicht einmal persönlich kennen? Nein, nein, Senorita, versuchen Sie sich nicht zu rechtfertigen. Sie haben die Gelegenheit, mir eine große Freude zu machen, nicht genutzt. Warum auch? Seien wir doch ehrlich. Was macht es Ihnen schon aus, wenn ich demnächst beim Baden an einem Fluss von Krokodilen gefressen werde? Sie schweigen schon wieder? Aber ich kann mir denken, was Ihre Antwort wäre. Sie würden sagen, natürlich macht es mir etwas aus, wenn jemand von einem Krokodil gefressen wird. Und diese Antwort, meine Freundin, würde Sie endgültig verraten. Allgemeine Nächstenliebe, Senorita, ist nicht dasselbe wie nach einem bestimmten Mann mit blauen Augen und einem unwiderstehlichen Lächeln verrückt zu sein, der in einer Abenddämmerung ihrem Leben einen Sinn gegeben hat und auf den sie nicht mehr verzichten können, möge auch die Welt untergehen, wenn er nur gerettet würde. Nein, unverbindliche Floskeln nützen mir nichts. Ich weiß ganz genau, dass ich keinem auch nur das Geringste bedeute. Ob ich wie ein Schornstein rauche oder jede Nacht blau wie ein Veilchen nach Hause komme, ob ich von Ameisen aufgefressen oder von einer Büffelherde zu Tode getrampelt werde. Die wenigen, denen das etwas hätte bedeuten können, die sind seit vielen Jahren verschwunden. Für Sie bin ich letztlich nur eine Stimme ohne Gesicht. So edel Ihre Gefühle auch sein mögen, Sie können sich doch nicht um das Schicksal eines völlig Unbekannten kümmern. Ja, natürlich, als wohlerzogene junge Dame werden Sie mir jetzt sagen, dass Sie diese Unterhaltung niemals vergessen werden. Aber das liegt mit Sicherheit an den Geschichten, die ich Ihnen erzählt habe. Zum Beispiel von der Klitoris der Hyänen. Denn solche Dinge behandelt man sonst nicht am Telefon. Vielleicht denken Sie sogar an die Telefonrechnung. Obwohl das meine Sache sein müsste, da ich es war, der Sie angerufen hat. Und so teuer heutzutage das Telefonieren ist, mir macht es nichts aus. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht mit Gold aufwiegen. Mit einer der wenigen romantischen Frauen zu sprechen, die es auf dieser Welt noch gibt. Wie sollte das denn einen Preis haben? Lachen Sie nicht, Senorita. Ich sehe Sie ja geradezu eingezwängt in ein enges Mieder und von Sehnsucht überwältigt, die Laute schlagen. Aber nein, Senorita, ich will damit nicht sagen, dass ich Sie für eine alte Schachtel halte, die Ihr Leben unter Seufzern mit Spitzendeckchen und Veilchensträußen teilt. Zweifellos sind Sie eine Frau Ihrer Zeit, möglicherweise eins dieser prachtvollen Geschöpfe, die hautenge Hosen tragen und ihre Beziehungen mit dem anderen Geschlecht von gleich zu gleich konzipieren. Das eine schließt ja das andere nicht aus, verstehen Sie? Nein. Sie bringen mich total durcheinander. Ich will sagen, dass Sie als moderne Frau im tiefsten Innern Ihrer Seele sich noch immer ein wenig der alten Romantik bewahren und heimlich, ohne es ihrer besten Freundin zu verraten, auf den Mann warten, der als einziger imstande ist, ihr Herz in Brand zu setzen. Sie brauchen sich dessen nicht zu schämen. Sie haben das Recht, sich Träumen hinzugeben. In Wahrheit bin auch ich so ein Träumer, Senorita. Genau wie der Krampfadern geplagte arme Teufel, von dem ich vorhin gesprochen habe. Zuweilen setze ich mich in den Schatten einer Palme und richte den Blick auf die verfallene Stadt, die ich soeben im tiefsten Urwald entdeckt habe. Dann träume ich, dass man mich zum König dieser Stadt krönt, dass die alten Steine wieder in ihrem alten Glanz erstrahlen, die Priester wieder die heiligen Hymnen vergangener Zeiten anstimmen. Das ist der große Vorteil der Fantasie. Sie hilft uns sogar, solch traurige Nachmittage wie diesen zu überstehen. Lieben Sie den Regen, Senorita? Mich deprimiert er. Wenn ich so den wolkenbedeckten Himmel betrachte, kann ich kaum glauben, dass jemals die Sonne wieder herauskommen wird. Wissen Sie, was die Eingeborenen im Kongo tun, wenn es regnet? Nein? Ganz einfach. Sie werden nass. Sie lachen nicht? Finden Sie das nicht komisch? Sind Sie überhaupt noch dran? Ehrlich gesagt, Ihr Schweigen beunruhigt mich, Senorita. Ab und zu würde ich gern mal Ihre Stimme hören. Und sagen Sie mir doch endlich, wie Sie heißen. Sie wollen nicht? Wieso denn? Ich kann es kaum glauben. Es scheint mir auch nicht korrekt, dass ich nach so einem langen Gespräch noch immer nicht Ihren Namen weiß. Ich verstehe das nicht, Senorita. Ich bin verwirrt. Vorhin wollten Sie mir Ihre Adresse nicht geben, damit ich Ihnen einen Brief und ein paar Blumen schicken könnte. Jetzt wollen Sie mir nicht einmal sagen, wie Sie heißen. Ohne Zweifel sind Sie eine zurückhaltende Frau. Naja, jeder ist halt, wie er ist. Im Grunde habe ich auch keinerlei Recht, beleidigt zu sein. Wer bin ich denn schließlich für Sie? Wenn Sie erlauben, werden Sie für mich alle Namen zugleich haben, die wir Männer den Dingen geben, die uns das Liebste sind. Nein, auch das nicht. Gut, dann eben kein Name. Sie sind für mich die Senorita X. Also alles und nichts in einem. Was bedeutet der Name schon für sich genommen? Trotz aller Etymologie. Wie oft hat nicht eine Ophelia Henkelohren und eine Julia eine paprikarote Nase? Ich selbst heiße Armando. Aber wie bin ich wohl Ihrer Meinung nach? Welche Vorstellung haben Sie von mir? Bin ich für Sie ein Bursche mit leidenschaftlichem Blick, schwarz geschniegeltem Haar, pomadisiertem Schnurrbart und strahlenden Zähnen? Ja? Aber mitnichten, Senorita. Sie irren sich völlig. Ich bin blond. Könnte für einen Schweden gelten. Schon wegen meiner Größe von fast 2 Metern. In der Tat, meine Freundin, mir fehlen nur wenige Millimeter. Barfuß natürlich. Denn so müssen Menschen gemessen werden. Das liegt bei uns in der Familie. Mein Vater war über 2 Meter groß. Meine Mutter ebenfalls ziemlich stattlich. Aber das ist alles relativ. Für die berühmten Pygmäen im Kongo bin ich quasi ein Monstrum. Aber für die Dinkas, die in der Gegend vom Bahr el-Ghazal leben, am Zusammenfluss des Blauen und des Weißen Nil, bin ich ein Mann von normaler Größe. Nein, Senorita, Basketball spiele ich nicht. Da müsste ich noch etwas größer sein. Ich widme mich dem Reitsport. Schon seit vielen, vielen Jahren. Seit ich Unterricht erhielt im Schlosspark meiner Eltern. Ich erinnere mich noch an das stolze Lächeln meines Vaters, als er meine ersten Fortschritte sah. Mein Gott, wie viele Jahre sind seitdem vergangen? 10? 15? 20? Ach, die Zeit ist der größte Feind, mit dem wir zu kämpfen haben. Sie werden entschuldigen, Senorita. Zuweilen richtet sich unser Blick unwillkürlich in die Vergangenheit. Man beschwört die alten Zeiten herauf und das Herz verwandelt sich in eine einzige Nekropole. So vertieft sich dann unsere Einsamkeit. Plötzlich bin ich sehr traurig geworden. Vielleicht liegt es am Wetter. Diese verregneten Nachmittage, da überkommt einen die Wehmut. Dann weint man über Sünden, die man nie begangen hat. Keine Angst, Senorita. Ich werde nicht noch einmal die Grenzen verletzen. Aber manchmal, wenn ich aufhöre zu sprechen und sie am anderen Ende atmen höre und wie ihre Lippen den Hörer berühren, dann fühle ich was wie einen Schauer, der mir den Rücken hinunterläuft. Vom Nacken bis zum Steiß. Verzeihen Sie das wenig poetische Wort. Doch, doch, ich höre ihr Seufzen und gebe mich den verrücktesten Fantasien hin. Würde man mir garantieren, dass ich jeden Tag ein Stündchen mit Ihnen plaudern dürfte? Ich hätte nicht mehr den geringsten Wunsch, in den Uwa zurückzukehren. Dann wären Sie meine goldene Löwin. Naja, ich will meiner Fantasie nicht zu sehr die Zügel schießen lassen. Es gibt Träume, die nicht einmal ein Mann wie ich sich erlauben kann. Wirklich ist dieser Regen. Wie soll ich einen solchen Nachmittag überstehen? Ohne eine Frau an meiner Seite. Warum flüstern Sie mir nicht zärtlich ins Ohr, Senorita? Dass bald die Sonne wieder scheinen wird. Dass spätestens beim Aufwachen morgen früh ein blauer Himmel über uns lacht. Und es kostet Sie das schon. Oh nein, aber das darf nicht wahr sein, dass eine Frau wie Sie den Regen liebt. Sie wollen mir bloß widersprechen. Wie können Sie es nur über Ihre reizenden Lippen bringen, dass Regen weder Knochen bricht noch Schädel spaltet? Wo haben Sie das her? Von Ihrem Dienstmädchen, das gewiss frisch vom Lande kommt. Ich habe nichts gegen Sprichwörter. Ich besitze mindestens ein Dutzend Bücher. Mit solchen Volksweisheiten. Am zahlreichsten allerdings sind in meiner Bibliothek Reiseberichte und fantastische Romane. Ob ich auch romantische Romane habe? Was verstehen Sie darunter? Etwa Kitschromane? Die habe ich nicht. Aber eine Zeit lang habe ich erotische Literatur gesammelt. Wie denn einen Lustmolch nennen Sie mich? Senorita, ein Mann meinesgleichen, der Liebe in großen Buchstaben schreibt, kann aus solcher Lektüre nur lernen, dass die geschlechtlichen Dinge nichts mit den seelischen zu tun haben. Ein Nervenkitzel, der über das rein Epidermische nicht hinausgeht. Ist das klar? Gut, ich besitze auch viele Bücher über Geschichte und Philosophie. Sogar einige Lehrbücher der Mathematik, noch aus der Schulzeit. Mögen Sie Mathematik? Fanden Sie den Unterricht nicht elend langweilig? Nein? Vielleicht haben Sie recht. Ich habe nie gelernt, eine Quadratwurzel zu ziehen, muss aber gestehen, dass Zahlen auf meinen Geist eine seltsame Anziehungskraft ausüben. Eine Landschaft, gleichsam voller Möglichkeiten und Anregungen. Es gibt Zahlen, die mir wie Bäume vorkommen. Andere sind sozusagen Flüsse oder Blumen. Oder Felsen, die sich wiederum aus einer neuen Perspektive immerfort verwandeln. Bäume in Flüsse und die Flüsse in Bäume oder Fische oder Vögel mit ausgebreiteten Schwingen. Oh nein, Senorita, das braucht Ihnen wirklich nicht spanisch vorzukommen. Ich will ja nur sagen, dass ich bei entsprechender Konzentration in jeder Zahl so viele Fluchtmöglichkeiten erblicken kann, wie sie Einheiten bildet. Nehmen wir zum Beispiel die Zahl 12. Was bedeutet Ihnen die 12? Ein Dutzend, einverstanden. 12 Einheiten sind immer ein Dutzend. Aber wovon? Eier, sagen Sie? Finden Sie das nicht ein bisschen frivol, Sie, die Sie mich eben noch ein Lustmolch nannten? Ich meine, Sie müssen doch zugeben, dass dieses Wort selbst für unschuldige Ohren etwas Schlüpfriges hat. Na schön, ein Dutzend Eier, wenn Ihnen das lieb ist. Dennoch werden Sie mir wohl einräumen müssen, dass die Zahl 12, abgesehen von einem Dutzend Eier, noch andere Dinge von größerem geistigem Gewicht beinhalten kann. Zum Beispiel 12 verschiedene Möglichkeiten, sich über die Alltagswelt zu erheben. 12 mögliche Wege, der tödlichen Langeweile zu entgehen. 12 Wege, unsere Mittelmäßigkeit hinter uns zu lassen und uns in ungeahnte Dimensionen aufzuschwingen. Verstehen Sie? Sie verstehen nicht. Und das tut mir leid. Ich würde zu Ihrer Entlastung ja akzeptieren, dass Ihnen noch nie jemand solche Dinge gesagt hat. Ist das wirklich so, Senorita? Hat noch niemand je zu Ihnen gesprochen wie ich jetzt? Irgendwie beunruhigt mich das aber, Senorita, dass ich der erste Mann sein soll, der ernsthaft mit Ihnen spricht. Es kommt mir vor, als würde ich Sie geistig deflorieren. Die liebste Freundin, die Sie für mich längst nicht mehr das einsame Mauerblümchen sind, das an verregneten Nachmittagen auf den Anruf eines Unbekannten wartet, sondern eine schöne, sagen wir, chinesische Prinzessin, umgeben von den kostbarsten Porzellanen. Denken Sie jetzt intensiv an die 12 Fluchtmöglichkeiten, von denen ich Ihnen sprach, meine liebe Roberta. Ach, Verzeihung, ich glaube, nun ist der Augenblick gekommen, Ihnen einen Namen zu geben. Also passen Sie auf. Diese Zahl 12, die in Ihrer Welt allenfalls ein Dutzend Eier bedeutet, kann ebenso gut 12 strahlende Sonnenaufgänge bedeuten, 12 Smaragdadern, 12 Büffel in Reichweite meiner Büchse, 12 goldene Löwen. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, Roberta, diese Zahl 12 kann auch 12 leidenschaftliche Küsse bedeuten. Oder aber, wenn Ihnen das lieber ist, 12 Jungfrauen wie Sie, die sich den intimen Geständnissen eines einsamen Jägers öffnen. Der im Begriff ist, das letzte Flugzeug seines Lebens zu besteigen, um sich unweigerlich in den Rachen eines schwarzmähnigen Löwen zu stürzen. Sie mir folgen, Roberta. Es gefällt Ihnen nicht, dass ich Sie Roberta nenne. Das ist nun aber nicht meine Schuld. Weil Sie Ihren Namen nicht preisgeben wollen und für mich, wie gesagt, alle Frauen der Welt zugleich sind, könnten Sie ebenso gut Roberta heißen wie Rosita, Rosamunde oder Lucrezia, sogar Nicolasa. Nein, Sie sind entsetzt. Wollen Sie lieber Rosaura heißen? Also gut, Rosaura. Gestehen Sie mir, ohne zu erröten, wie viele Männer wie mich haben Sie gekannt? 12? 4? 5? Keinen. Ich kann Ihnen aber versichern, dass ich kein Einzelstück bin. Es gibt noch andere. Nicht viele, zugegeben. Aber es gibt sie. Dessen bin ich gewiss. Und sie warten auf die Gelegenheit, sich die Maske des vernünftigen Menschen vom Gesicht zu reißen und ihre große Wahrheit in alle Himmelsrichtungen hinauszuschreien. Als Bankangestellte verkleidet, als Klempner meinetwegen, Busfahrer oder Zahnärzte, auch hier, in dieser großen Stadt. Aber ich bitte Sie, halten Sie uns nicht für Monster. Ich bin ein normaler Mensch. Denken Sie nicht, dass ich 2 Köpfe habe. Ich betrachte mich zwar nicht gerade begeistert im Spiegel, nicht mal, wenn ich mich rasiere, aber wenn schon, dann sehe ich mich doch keiner üblen Erscheinung gegenüber. Es gibt da Kommentare von Frauen, die mich für einen ganz schmucken Burschen halten. Ich sagte Ihnen bereits, dass viele mich für einen Schweden halten, einen gutaussehenden natürlich. Ich nehme an, es gibt auch hässliche Schweden. Nein, nein, nein, nein, ich bilde mir nichts darauf ein. Das Verdienst kommt höchstens meinen Eltern zu. Aber ich möchte doch klarstellen, dass ich ja nicht gerade in einer Gewitternacht gezeugt wurde, wie viele, die ich kenne. Im Grunde habe ich alles, auch die blauen Augen mit den grünen Reflexen, von meiner Mutter geerbt. Eine heilige Frau. Nicht wie die Mutter meines Vetters, die eine unmögliche Person war. Sie können sich nicht vorstellen, was dieser arme Junge auszuhalten hat. Er durfte kaum das Haus verlassen und bis zu seinem 30. Lebensjahr in ihrer Gegenwart nicht einmal rauchen. Mein Vetter hat in jeder Hand 6 Finger und seine Mutter behauptet, dass Kinder mit 6 Fingern nicht allein durchs Leben gehen könnten. Ach, oh nein, Senorita, die Geschichte, die ist wahr, die stammt aus keinem Roman. Sollten Sie gerade dieselbe Geschichte schon aus einem Buch kennen, so ist das nicht meine Schuld, sondern reiner Zufall. Vielleicht ist das Problem der vampirischen Mütter und ihrer 6-fingerigen Söhne ja viel verbreiteter, als wir glauben. Jedenfalls, ich sage das noch einmal, dergleichen war bei mir nicht der Fall. Ich erinnere mich noch deutlich an das verständnisvolle Lächeln meiner Mutter, als ich ihr berichtete, dass ich die Absicht hätte, mich in einen Löwenjäger zu verwandeln und nach Afrika zu gehen. Ja, selbstverständlich lebte meine Mutter noch, als ich nach Afrika ging. Nur mein Vater war gestorben. Ich hätte vorhin etwas anderes erzählt. Mit 20 Jahren sei ich vollweise geworden. Ach, Senorita, was weiß ich, was ich Ihnen vorhin erzählt habe. Seien Sie doch nicht so misstrauisch. Überlegen Sie mal, Lucretia, welches Interesse sollte ich denn haben, Sie zu belügen? Aber irgendwie beunruhigt mich Ihr Misstrauen schon. Wenn Sie nämlich meine Aufrichtigkeit in Zweifel ziehen und trotzdem am Telefon bleiben, muss ich wohl annehmen, dass Sie eine bedauernswerte, von Einsamkeit überwältigte Frau sind, die keine Möglichkeit auslässt, mit dem erstbesten Mann, der das Wort an Sie richtet, ein Techtelmechtel anzuknüpfen. Vielleicht sogar schon eher ein ältliches Mädchen, gerade in den Wechseljahren, das nie das Glück gehabt hat, in das Blickfeld eines Mannes zu geraten. Tut mir leid, wenn Ihnen nicht gefällt, was ich sage, aber Sie waren es schließlich, die mir die Laune verdorben hat. Ich kann mir nicht helfen. Misstrauische Menschen bringen mich einfach auf die Palme. Das ist die schlimmste Form der Einsamkeit, Ramona. Die Vereinsamung im gegenseitigen Misstrauen. Warum dauernd fürchten, jemand habe sich hinterm Vorhang versteckt, um uns Gift in den Wein zu tun? Schon gut. Aber ja, bloß keine Tränen. Ich will sie ja nicht verletzen. Versuchen wir uns freundschaftlich zu verständigen. Warum erzählen Sie mir nicht ein bisschen von sich? Schütten mir Ihr Herz aus. Da gibt es nichts. Sie das sagen, wenn Sie nichts sagen? Möchten Sie denn lieber, dass ich noch mehr erzähle? Das lässt sich machen. Aber nur, wenn Sie mir versprechen, nicht wieder alles in Abrede zu stellen. Kehren wir also zu meinen Geschichten zurück. Sie müssen doch endlich erfahren, wie ich meinen zweiten Löwen erlegt habe. Der war ganz anders als der erste. Ich sehe ihn vor mir, wie er plötzlich zwischen 2 Palmen auftauchte und mir unverwandt in die Augen blickte. »Wie heißt du?«, fragte er mich. »Armando«, sagte ich, während ich unauffällig meine Büchse von der Schulter nahm. »Also, ich heiße Nicanor«, sagte der Löwe. Und ich sagte, dass ich das einen passenden Namen für einen wahren König der Wüste fände und dass er stolz darauf sein könnte, so zu heißen, obwohl auch bei Löwen der Name letztlich nicht entscheidend ist. Nein, nein, ich mache mich keineswegs über Sie lustig, Nikolasa. Die Sache hat sich genauso zugetragen, wie ich sie Ihnen erzähle. Der Löwe war nämlich aus einem Zirkus entlaufen. Genau wie jenes Tigerpärchen aus Casablanca. Aber weil ihm eben die Partnerin fehlte, streifte er so verwirrt durch den Urwald. Es war ein sehr einsamer, sehr trauriger Löwe, der nur noch Haut und Knochen war. Das Fell war ihm viel zu weit und hing an beiden Seiten faltig herunter. Außerdem war es mit verschiedenfarbigen Flicken ausgebessert. Ich dachte, es lohnt nicht die Mühe, ihm die bittere Pille zu versüßen, und fragte ihn, ob er lieber durch einen Schuss ins Herz oder in den Kopf sterben wollte. Ins Herz, antwortete er. Aber zielen Sie gut. Er sagte das mit einer derart resignierten Miene, dass man vermuten konnte, dieses Tier streifte schon lange durch den Urwald auf der Suche nach einem Jäger, der seinem Leid endlich ein Ende machen würde. Ich setzte ihm einen Schuss zwischen die Augen. Tja, das also war mein zweiter Löwe, Nikolasa. Sie nehmen an, dass ich diese Geschichte erfunden habe. Können Sie sich nicht vorstellen, dass es verliebte Löwen gibt, die durch den Urwald streifen und den Jägern ihren Kummer erzählen? Wirklich nicht? Gut, meine Freundin, diesmal haben Sie recht. Noch gibt es keine Löwen, die der Sprache mächtig wären. Und darum können diese stolzen Raubtiere auch nichts tun, als auf ihr Opfer diesen schrecklichen Blick zu heften, der uns ihre ganze Verzweiflung ablesen lässt, sich nicht friedlich mit den übrigen Tieren des Urwalds verständigen zu können. Ich bin sicher, dass Sie in manchen Abenddämmerungen gern mit irgendeiner schönen Gazelle Schach spielen würden. Aber wo ist diese mutige Gazelle? Sie etwa, Nikolasa? Wären Sie bereit, mit mir, der ich auf meine Weise auch ein einsamer Löwe bin, Schach zu spielen? Wären Sie bereit, mein Schachmatt mit einem langen Kuss auf den Blumenranken eines Teppichs zu besiegeln, während im Kamin unseres Schlosses lustig die Scheite knistern und sich im Park draußen vor dem Fenster die kahlen Bäume im Herbststurm biegen? Ihr Fenster geht aber auf einen Hinterhof. Soll ich Ihnen ein Geständnis machen? Ich spreche mit Ihnen hier auch von einem Hinterzimmer aus, das auf eine Art Lichtschacht hinausgeht. Keine Gärten von meinem Fenster. Um ein Stückchen Himmel zu sehen, muss ich mich wie ein Schlangenmensch verrenken. Aber was sagen Sie dazu, dass ich selbst in diesem schäbigen Hinterhof, aus dem jeden Mittag ein fettiger Bratengeruch zu mir heraufsteigt, 1000 verwunschene Pfade für meine Träume finde? Mag sein, dass Sie mich für einen blinden Romantiker halten, aber während diese seufzenden Schwärmer sich in ihrem Unglück gefallen, wachse ich mit den Widerständen. Das möchten Sie bezweifeln? Sie setzen aber auch alles daran, mir den Nachmittag zu verderben. Warum gießen Sie Eimer auf Eimer kalten Wassers über mir aus, wenn ich es am wenigsten erwarte? Sie werden mit der Zeit immer schwieriger. Nikolasa, allem Anschein nach glauben Sie, dass meine einzige Heldentat darin besteht, dass ich eine x-beliebige Telefonnummer wähle, um mit dem erstbesten Mädchen zu schwatzen, das sich am anderen Ende meldet und das ich weder kenne noch im Grunde genommen kennenlernen will. Ausgezeichnet. Glauben Sie doch, was Sie wollen. Sie werden mich nicht aus der Fassung bringen. Nicht einmal einen Stirnrunzeln werden Sie bewirken. Ich habe nicht die Absicht, mich ärgern zu lassen. Das wollten Sie auch gar nicht? Jetzt sagen Sie nur, dass ich in Ihren Augen ein faszinierender, wenn auch leicht exzentrischer Mann bin. Danke fürs Kompliment. Aber das kommt mir doch sehr verdächtig vor. Wieso ist Ihre Stimme auf einmal so sanft geworden? Wollen Sie mich mit diesem uralten Trick davon überzeugen, dass ich ein armer Teufel bin und das Einzige, was ich brauche, ein wenig Verständnis ist? Bitte, ich tue Ihnen den Gefallen. Ich bin der arme Teufel. Sie haben es so beschlossen, sprechen wir nicht mehr davon. Ein armer Irrer, nicht wahr? Der sein Leben in einem Hinterzimmer verbringt, in dem die Feuchtigkeit große Flecken und die Decke malt. Ein falscher Jäger, der nichts als Plüschlöwen jagt. Zufrieden? Warum seid ihr Frauen so pervers? Welch schreckliche Sünden wollt ihr uns büßen lassen? Und wie kommt es, dass, wenn ihr uns demütigen wollt, ihr am Ende immer unseren schwächsten Punkt findet? Ich kann nur sagen, dass ich mich euch gegenüber ganz wehrlos fühle. Ich weiß, dass die Schlacht für mich von vornherein verloren ist. Es darf deshalb niemanden wundern, wenn ich es immer verstanden habe, rechtzeitig zu verschwinden. Ohne euch Frauen die Genugtuung zu verschaffen, mich niederzumachen. Ja, Nikolasa, ich verschwinde wie durch Zauberei und lasse euch einfach stehen. So war es bei all ihren Vorgängerinnen. Nein, bei ihnen bin ich an diesem Punkt noch nicht angelangt. Ich denke noch nicht ans Desertieren, obwohl sie mir Gründe genug dafür gegeben haben. Ich will Sie nicht verlieren, Nikolasa. Ich weigere mich, eine neue Niederlage hinzunehmen, denn meine Gelegenheiten werden immer seltener. Ach, Nikolasa, mit dem Hintern wie eine Stierkampfarena, der Nase wie eine rote Tomate und dem Gesicht voller Pickel. Wollen Sie mich zwingen, den Hörer aufzulegen? Soll ich glauben, dass ich seit Stunden mit einer Vogelscheuche spreche? Ach was, das können Sie mir nicht weismachen. Das Einzige, was euch rechtfertigt, ist eure Schönheit. Das ist das große Argument, das ihr immer ins Treffen führt. Ich brauche ja nur ihre Stimme zu hören. Und sie verwandeln sich für mich in die strahlende Heldin einer alten Romanze, die bereit ist, ihr Blut dem Manne hinzugeben, der ihre Liebe verdient. Jetzt lege doch nahe, mir zu sagen, dass ich dieser Mann nicht bin. Nie und nimmer. Kein Mann, der Liebe verdient. Denn natürlich kann einem jede Frau einen Dolch in den Rücken stoßen, wenn man es am wenigsten erwartet. Wären auch Sie dazu fähig, Nikolasa? Was bedeutet jetzt dieses schallende Lachen? Finden Sie das eine so komische Frage? Könnten Sie sich nicht vorstellen, wie Sie einem Mann, der Sie gerade in den siebenten Himmel befördert hat, den Dolch in den Rücken stoßen? Womöglich ziehen Sie Gift vor, ein bisschen Arsenik. Würden Sie mich vergiften, nachdem ich Sie penetriert hätte oder zumindest nachdem ich ein Testament zu Ihren Gunsten abgefasst hätte? Sie lachen noch immer. Nun ja, legen wir diese Sache ad acta. Eins steht fest, meine Freundin. Alle Frauen, die ich im Laufe meines Lebens gekannt habe, Zulus, Japanerinnen, Araberinnen, Schwedinnen, sie sind nun alle schon ein bisschen fern, aber sie erscheinen mir aus dieser Ferne noch sehr viel schöner. Meine Frauen, Nikolasa, sind wie eine buntscheckige Karawane, die sich am Wüstenhorizont in einer Staubwolke verliert. Aber an manchen Nächten, wenn ich an sie denke, würde ich gerne wissen, ob sie sich nach all den Jahren noch an mich erinnern. Ob sie wohl alles vergessen haben, frage ich mich, was ich ihnen an regnerischen Nachmittagen wie diesen erzählt habe. Ob nicht eins meiner Liebesworte im Herzen einer dieser Frauen Wurzeln geschlagen hat? Wenn dem so wäre, denke ich, dann wäre mein Leben nicht völlig nutzlos gewesen. Vorläufig allerdings bin ich mir da ganz und gar nicht sicher. Wundern Sie sich deshalb nicht, liebe Freundin, wenn ich inbrünstig wünsche, vor meiner Rückkehr in den Urwald diese Traumfrau, diese ganz große Liebe zu finden, die meinem Leben einen Sinn geben könnte. Ob es mir wohl gelingen wird, sie zu finden, was glauben Sie, Nikolasa? Ich weiß nicht. manchen Tagen sehe ich alles schwarz und schwarz und dann wieder, zu anderen Zeiten, hege ich gewisse Hoffnungen. Heute zum Beispiel fühle ich mich richtig optimistisch. Ich fühle, diese Frau muss sehr nahe sein und es kann nicht mehr lange dauern, bis ich sie finde. Mehr noch, ich habe sie bereits gefunden. Wo? Das fragen Sie noch? Erraten Sie es nicht, Sie unschuldige Seele? Begreifen Sie denn nicht, meine liebste Nicolasa, dass Sie es sind? Ja, Sie, meine schöne Unbekannte, meine Angebetete, meine Herzenskönigin, die ideale Frau, die mir den Kopf verdreht hat, allein mit dieser göttlichen Stimme, die Gott Ihnen geschenkt hat, um mir den Kopf zu verdrehen, dieser Ihr unwiderstehlicher Atem, wenn Sie den Hörer so dicht an Ihre Lippen halten. Sie und keine andere sind es, Rosamunde. Ich sei verrückt, sagen Sie? Oh ja, das bin ich. Verrückt nach Liebe. Ich halte jetzt hier das Telefon mit solcher Kraft, dass mir die Knöchel schmerzen. Oh mein Herz, könnte ich dich doch in diesem Augenblick in meinen Armen halten? Könnte ich zu deinen Füßen knien? Oh mein Engel, mein Schatz, das Herz geht mir über. Verzeih mir mein Keuchen. Verzeih mir den Überschwang, Rebecca. Warum lässt du nicht zu? Warum erlaubst du nicht, dass ich jetzt sofort in dich eindringe? Dich mit meinem Samen überflute? Warum stillst du nicht meine Liebesglut? Willst du zulassen, dass ich allein in der Wüste an der Einsamkeit sterbe? So weit geht deine Grausamkeit. Du verlässt mich auf unserem Liebeslager. Du erwiderst meine Küsse nicht. Warum denn nicht, meine Wonne? Warum denn willst du mit mir nicht zugrunde gehen? Diesen Kommentar hätten Sie sich sparen können, mein Fräulein. Nicht nötig, mich derart zu verletzen. Sie wollen gar nicht zugrunde gehen, sagen Sie, und schon überhaupt nicht in Gesellschaft eines Verrückten. Sehr gut. Immer besser. Sie provozieren mich eine geschlagene Stunde lang, und wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben, erklären Sie mich für verrückt. Oh, Doña Ramona, oder wie immer Sie heißen mögen, streiten Sie es doch nicht ab. Sie waren es, wer sonst, die ganze Zeit obszön durch die Nase geatmet und immer wieder mit den Lippen die Muschel berührt hat, damit ich mir die verführerischsten Vorstellungen von Ihnen machen konnte. Ich habe sehr viel Erfahrung im Telefonieren mit unbekannten Frauen. Ich bin nachgerade ein Experte. Sie haben mich vom ersten Augenblick, wo ich den Hörer abgenommen habe, vom ersten Augenblick an bewusst provoziert. Der Tonfall Ihrer Stimme mit allen Nuancen und Pausen, Ihr ganzes Gehüstel und scheinbares Zögern. Ich habe das genau analysiert. Und es ist lächerlich, mir jetzt einreden zu wollen, meine Reaktion sei nicht normal. Wie kann eine Frau überhaupt von Normalität sprechen? Wie kann ein Wesen von Normalität sprechen, das imstande ist, ein Monstrum, ich meine, ein Kind mit 6 Fingern in die Welt zu setzen? Sie haben richtig gehört, Signora. Jawohl, ich bin's, der die 6 Finger hat. Genau wie der Mann aus dem Roman, den Sie gelesen haben. Vielleicht bin ich sogar dieser Mann. Sie glauben mir auch diesmal nicht, jetzt wo ich endlich die Wahrheit sage? Passen Sie auf, verehrte Dame. Ich trommle mit den 6 Fingern der rechten Hand auf die Sprechmuschel. Hören Sie? Hören Sie dieses Gekrabbel? Und wie da ein Schwarm gefräßiger kleiner Finger mit den dazugehörigen Nägeln einen frenetischen Tanz vollführt? Können Sie sich vorstellen, wie diese Finger Ihren Hals berühren, Ihre Kehle abtasten und sich flatternd und streichelnd auf eine ungeahnte Liebkosung oder gar eine plötzliche Strangulierung vorbereiten? Wie Sie unaufhaltsam wie ein Bataillon Soldaten die köstlichen Krümmungen Ihres Körpers hinabmarschieren und schließlich seinen geheimsten Winkel erobern. Mein Gott, was für ein Monstrum werden Sie denken. In der Tat, Signora, das bin ich. Eine Missgeburt, vor der stets alle Frauen geflohen sind. Aber meine scheineilige Freundin, ein Monstrum, das eine Mutter hatte, die es vergötterte und ihren kleinen, blaublütigen Prinzen nannte. Sie beschwören mich jetzt doch nicht zu weinen. Sie wagen es tatsächlich, mich um Verzeihung zu bitten, nachdem Sie mich dermaßen in den Staub getreten und mir eingeredet haben, ich sei verrückt? Oh nein, meine Dame, dazu ist es zu spät. Sie haben sich meine ganze Verachtung zugezogen, aus eigener Kraft. Und ich versichere Ihnen, wenn ich nicht ein Mann von Prinzipien wäre und Sie für eine alte Vogelscheuche hielte, die es nicht wert ist, ein süßes Liebesopfer zu empfangen, ich würde mir nun auf Ihr Wohl ganz gewaltig einen abwichsen. Verzeihen Sie meine Ausdrucksweise, aber ich werde Ihnen diese Genugtuung nicht verschaffen. Ich werde mir das verkneifen. Sie könnten sich ja geschmeichelt fühlen. Lieber lege ich den Hörer auf und lasse Sie allein im Halbdunkel Ihres Zimmers, wo Sie lange warten können, bis das Telefon wieder klingelt. Und dann wohl auch nur infolge eines Irrtums. Denn eins sage ich Ihnen noch voraus: An dem Tage, wo Sie sich endgültig alleingelassen fühlen, werden Sie endlich begreifen, dass Sie mit mir die Gelegenheit einer nie dagewesenen Liebe für immer verpasst haben. Sie hörten Der Löwenjäger von Javier Tomeo, aus dem Spanischen übersetzt von Elke Wehr. Die Rolle des Mannes am Telefon sprach Reinhard Virchow. Ton und Technik Helmut Schick, Martha Seeberger und Birgit Vollmer. Assistenz Marlene Renner. Bearbeitung und Regie Heinz von Kramer. Produktion Hessischer Rundfunk 1995.